Vor ein paar Wochen wurde mir ein Klasse gegen Klasse Artikel zugesendet, der für uns alle ganz bestimmt ein paar wertvolle Informationen enthält. Denn der Autor Vladek F. teilt mit uns sein hart erarbeitetes Wissen und verrät Strategien, die dabei helfen sollen, an dem eigenen sexistischen Verhalten zu arbeiten. Und auch wenn sich die Ratschläge eigentlich an ausschließlich linke Männer richten, kann sicherlich jeder die ein oder andere Lektion aus dem Text ziehen. Schauen wir uns die Tipps also mal gemeinsam an. Erstens, akzeptieren. Patriarchale Unterdrückung existiert seit etwa 10.000 Jahren, seit der Entstehung des Privateigentums. Jede zwischenmenschliche Interaktion, seitdem wir die Augen aufgemacht haben, zeigt uns die angebliche Minderwertigkeit von Frauen auf. Wie sollten wir die Welt anders sehen als durch eine sexistische Brille? Okay, du bist links. Du hast der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates von Friedrich Engels gelesen. Super, ein großartiges Buch. Aber glaubst du, dass du dich damit auf einmal und für immer von allen sexistischen Vorurteilen emanzipiert hast? Nein. Also ja, auch du verhältst dich manchmal sexistisch. Akzeptiere es und arbeite dran. Die erste Prämisse ist also direkt, dass die Welt ein sexistischer Ort ist und sich selbst die Männer, die meinen für Gleichberechtigung zu sein, frauenfeindlich verhalten. Ein paar ganz schön starke Annahmen, die auf einer ganz schön schwachen Grundlage stehen. Nämlich der Meinung des Autoren. Dass es für Vladek hier dennoch kein Wenn und Aber gibt, macht er bereits in der Überschrift deutlich. Indem er suggeriert, dass es auf die Frage, bin ich Sexist oder was, nur eine Antwort gibt. Ja, bist du. Und was soll man da machen, außer einmal ganz langsam in die Hände zu klatschen für ein wirklich rhetorisches Meisterstück? Also sind Vladeks Meinung nach alle Männer sexistisch und diejenigen, die sagen, sie sind es nicht, wollen es einfach nur nicht akzeptieren. Wow. Übrigens funktioniert dieser Ansatz auch ganz ausgezeichnet mit allen anderen vermeintlichen Problemen. Hey Kameramann, hast du ein Alkoholproblem? Nein. Doch, hast du. Nein, habe ich nicht. Ich habe das letzte Mal vor 2 Monaten was getrunken. Oh Mann, jetzt verharmlost du das Ganze. Das ist genau das, was ein Alkoholiker sagen würde. Du hast ein Problem. Akzeptiere es und arbeite daran. Zweitens, zuhören. Wenn man für sexistisches Verhalten kritisiert wird, ist die Reaktion fast automatisch eine Defensive. So war es doch nicht gemeint. Wie kannst du das glauben? Ich bin doch kein Sexist. In dem Moment sollte man stattdessen tief einatmen und nachdenken. Okay, es war nicht sexistisch gemeint. Wieso wirkt es trotzdem so? Was kann ich nächstes Mal machen, damit eine Bemerkung nicht sexistisch wirkt? Bitte versuch nicht, Frauen zu belehren, was sexistisch ist und was nicht. Überhaupt musst du Frauen nicht immer versuchen, die ganze Welt zu erklären. Vladek scheint seiner Strategie treu zu bleiben, nach der es wohl eine gute Idee ist, jemanden ein Problem einzureden, um ein Problem zu bekämpfen. Die Fragen, die ich mir stellen soll, beantworte ich natürlich trotzdem gerne. Es war nicht sexistisch gemeint. Wieso wirkte es trotzdem so? Weil einige Leute bei einigen Themen ganz furchtbar überreagieren. Was kann ich nächstes Mal machen, damit eine Bemerkung nicht sexistisch wirkt? Mich mit Leuten treffen, die etwas gelassener sind. GG Ease. GG! Und am Schluss von Tipp 2 gibt es mal wieder einen Heuchlerei-Klassiker. Gruppe A soll aufgrund ihres Geschlechts nicht versuchen, Gruppe B zu belehren. Vladek ist diese Unterteilung, wer was je nach Geschlecht machen darf, nicht irgendwie sexistisch. Drittens, selbstkritisch bleiben. Und auch wenn du nicht darauf angesprochen wirst, kannst du dich trotzdem fragen, ob du auf subtile Art und Weise Frauen abwertest. Schaue ich eine Frau komisch an? Unterbreche ich eine andere Person eher wegen ihres Geschlechts? Stehe ich einer Frau zu nah? Habe ich Körperkontakt, etwa am Arm, den sie vielleicht nicht möchte? Ja, das sind alles ein paar super Fragen, die man sich natürlich stellen kann und vielleicht auch sollte. Die Formulierungen sind hier allerdings in 3 von 4 Fällen recht mangelhaft und lassen relativ tief blicken. Denn so wie du es geschrieben hast, hat hier vieles nicht zwangsläufig etwas mit Sexismus zu tun. Wenn jemand beispielsweise permanent alle Leute komisch anguckt, ist es nicht automatisch sexistisch, sobald er eine Frau anguckt. Das gleiche gilt, wenn sich jemand einfach andauernd zu dicht an Leute stellt. Dann sind diese Personen vielleicht extrem unangenehme Gesellschaft, aber nicht direkt als sexistisch abzustempeln. Wenn man solche Zusammenhänge nicht sieht oder berücksichtigt, läuft man natürlich relativ schnell Gefahr, Missstände zu sehen, wo keine existieren. Wenn in linken Räumlichkeiten gekocht wird, melden sich oft viele Frauen freiwillig. Aber das hat mit einer bestimmten Sozialisation zu tun. Um dieser Sozialisation entgegenzuwirken, müssen wir Aufgaben bewusst verteilen. Das gilt auch für Kinderbetreuung, Einkaufen, Putzen, aber genauso für politische Aufgaben. Spricht ein Mann auf dem Podium, während eine Frau nur moderiert? Schreibt ein Mann, während eine Frau Korrektur liest? Das kannst du alles hinterfragen. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Es muss echt hart sein, durch eine ideologische Brille zu sehen, durch die echt alles ein Geschlechterproblem ist. Viele Menschen bekochen gerne ihre Freunde. Aber sobald da eine Frau Lust drauf hat, wird es für dich plötzlich zum Problem und du setzt das freiwillig in Anführungszeichen, als wären Frauen willenlos wie Armenviertel. Geht's noch? Ich würde den Personen dann doch eher zutrauen, dass sie selbst entscheiden können, was sie machen möchten und was nicht. Fünftens, auch zu Hause. Unser Programm ist die Vergesellschaftung der Hausarbeit durch kommunale Küchen, Wäschereien, Kinderbetreuung etc. Es ist eine bürgerliche Illusion, die Frauenbefreiung durch eine andere Verteilung privater Hausarbeit erreichen zu wollen. Aber solange es private Hausarbeit gibt, sollte sie nicht nur von Frauen erledigt werden. Den Antisexismus, den wir auf politischen Treffen pflegen, sollten wir auch nach Hause mitnehmen. Also, wer passt auf die Kinder auf, wenn es eine politische Veranstaltung gibt? Eine gerechtere Verteilung macht es Genossinnen leichter, sich politisch zu organisieren. Ja, ja, jeder Lebensaspekt muss knallhart reguliert werden. Klingt nach Spaß. Klar, soll alles möglichst gerecht sein, aber wie eine Familie ihre Aufgaben genau verteilt, ist ja wohl ihnen überlassen. Immerhin steckst du nicht in ihren Köpfen und deswegen sollte es dir zunächst mal egal sein, wer auf einer politischen Veranstaltung zu sehen ist und wer auf die kleinen Menschen aufpasst. Sechstens, Räume für Selbstorganisierung lassen. Manche linke Häuser haben besondere Räumlichkeiten für Frauen, Lesben, Transmenschen. Automatisch kommen die Beschwerden von vermeintlich linken Männern. Ist das nicht einfach eine neue Form von Diskriminierung? Nein. Jeder Raum auf dem ganzen Planeten ist ein Männerraum, in dem du dich uneingeschränkt ausbreiten kannst. Auf den einen Frauenraum kannst du verzichten. Eigentlich bräuchte es viel mehr Frauenräume. Ups, da ist bei so vielen merkwürdigen Aussagen wohl erstmal mein Gehirn abgestürzt. Also, erst einmal ist es nicht möglich, dass jeder Raum ein Männerraum ist, sobald es auch nur einen Frauenraum gibt. Zudem werden Frauen in den wenigsten Räumen, die du als Männerräume bezeichnest, explizit ausgeschlossen. Und selbst wenn das so wäre, bekämpft man Segregation nicht mit noch mehr Segregation. Statt für offene Räume zu werben, hältst du an der Aufteilung der Räume zwischen Männern und Frauen fest, als wäre der ganze Planet ein öffentliches WC. Siebtens, aber keine Doppelbelastung schaffen. Beim Kongress eines reformistischen Jugendverbandes gab es ein Frauentreffen. Hier können weibliche Mitglieder unter sich diskutieren. Eine tolle, feministische Sache. Was haben die Männer währenddessen gemacht? Saßen in der Kneipe und tranken Bier. Nicht so toll. Frauen müssen sich die ganze Zeit mit Sexismus auseinandersetzen, ob sie wollen oder nicht. Das darf auf keinen Fall zu zusätzlichen politischen Aufgaben führen, von denen Männer befreit sind. Auf besonderen Frauentreffen muss auch nicht nur über die eigenen Erfahrungen als Frau diskutiert werden, sondern über alle Aspekte der Politik. Während eines Frauentreffens können Männer unter sich über Sexismus reflektieren. Solche Diskussionen sind oft ergiebiger, als man erwarten würde. Hausaufgabe für alle. Sich permanent mit Sexismus beschäftigen und keinen Spaß in der Kneipe haben. Ganz ehrlich, deine Tipps laufen schon ganz schön darauf hinaus, dass man den lieben langen Tag quasi nichts anderes macht, als die Welt durch eine Geschlechterkampflinse zu beobachten. Wird das auf Dauer nicht mega öde, Vladek? Achtens, selbst aktiv werden. Sexistische Bemerkungen kriegt man ständig mit. Ist es nicht Sache der Betroffenen, es anzusprechen, wenn es ein Problem gibt? Ja und nein. Natürlich müssen die Wünsche der Betroffenen im Mittelpunkt stehen. Aber man glaubt gar nicht, wie viele sexistische Vorfälle Frauen potenziell ansprechen könnten. Locker 10.000 am Tag. Und es ist nicht Aufgabe von Frauen, 24 Stunden am Tag auf Sexismus hinzuweisen. Immerhin gibt es auch andere politische Themen. Zudem die angeblich harmlosen Witze sich nicht allzu selten in nackte Gewalt umwandeln, wenn sie kritisch angesprochen werden. Klar, locker 10.000 am Tag. Vermutlich eher 100.000. Das kannst du sicher ebenso belegen wie deine Behauptung, dass sich Witze relativ oft in nackte Gewalt umwandeln. Übrigens sind Witze auch nicht dafür gedacht, ernst genommen zu werden. Und wenn man an die 10.000 Mal durch vermeintlichen Sexismus getriggert wird, sollte man wohl anfangen zu überlegen, ob die eigenen Alarmglocken nicht etwas empfindlich anfangen zu läuten. Und natürlich sollte niemand 24 Stunden am Tag auf etwas hinweisen müssen. Ebenso solltest du aber auch nicht 24 Stunden am Tag nach etwas suchen und es überall hineininterpretieren. 9. Gegen sexualisierte Gewalt einschreiten. Das müsste eine Selbstverständlichkeit sein, aber passiert in dem Moment viel zu selten. Alle Menschen, aber besonders Männer, tragen eine Verantwortung dafür, sexualisierte Gewalt zu stoppen. Erst die Kultur des Wegschauens macht so viel Gewalt gegen Frauen möglich. Das geht mich nichts an, denken sich viele. Aber sexualisierte Gewalt geht uns alle an. Besondere Aufmerksamkeit brauchen wir in Kontexten, wo viele Menschen und/oder Alkohol im Spiel sind, zum Beispiel Partys. Es dauert nur ein paar Sekunden, um zu fragen, ob sich alle wohlfühlen. Okay, ich denke, dass die wenigsten Menschen wegschauen, wenn jemand sichtlich sexualisierte Gewalt erfährt. Außerdem sehe ich auch wieder nicht, warum du das angesprochene Problem hier auf Gewalt gegen Frauen beschränkst. Hier sollte es doch eigentlich weniger um Sexismus als um generelle Zivilcourage gehen. Aber davon abgesehen kann ich dir an diesem Punkt im Großen und Ganzen schon zustimmen. 10. Keine dummen Witze. Gerade die scheinbar harmlosen Formen des Sexismus machen das Problem allgegenwärtig. Das ist doch nur ein Witz, hast du keinen Humor? So will sich mancher Mann als Sexist und Antisexist gleichzeitig feiern lassen. Und er greift die Frauen noch einmal an, weil sie nicht über ihre Unterdrückung lachen wollen. Mir hat es unglaublich gut getan, als junger, frisch politisierter linker Mann nach einem sexistischen Witz richtig lange, ausführlich kritisiert zu werden. Erst das unangenehme Gefühl hat mich dazu gebracht, über die Bedeutung meiner Witze nachzudenken. Also ich hoffe, dass möglichst viele andere Männer diese Erfahrung machen können. Da sind wir schon wieder beim Thema Witze und die Humorpolizei ist auch schon unterwegs. Ich habe es schon mal gesagt und ich sage es nochmal. Ein Witz ist nun mal nicht dazu gedacht, ernst genommen zu werden. Im Prinzip gibt es wohl kaum einen Witz, durch den sich absolut niemand angegriffen fühlt. Was, wenn man deine Haltung konsequent durchsetzen will, dann wohl darin endet, dass einfach nicht mehr versucht wird, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Außerdem hätte ich hier gerne mal den Witz und die Kritik gehört, die dich dazu gebracht hat, dich humortechnisch selbst so zu zügeln. Ich persönlich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass ich jemanden streng zurechtweise, weil ich einen Spruch politisch unkorrekt fand, den diese Person nach eigener Aussage nicht mal böse gemeint hat. Aber gut, das war der 10. und letzte Ratschlag auf deiner Liste. Grob zusammengefasst lässt sich sagen, dass deine 10 Tipps darauf hinauslaufen, dass jedermann sexistisch ist und sich von morgens bis abends darüber Gedanken machen soll und auch sein Umfeld maßregeln muss. Ich weiß nicht, wie es dem Rest geht, aber meine Begeisterung über deinen Input hält sich in Grenzen, Vladek. Also Freunde, bleibt unsexistisch und bleibt logisch. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Patrons bedanken. Neu dazugekommen sind Josephine und Bob Andrews. Ein herzliches Dankeschön für eure Unterstützung.